Mit dem Thema Neue Modelle der Beteiligung von der Parteiendemokratie zur Bürgergesellschaft. Ach, wir machen es uns ja so einfach, wenn wir über die Parteien und unsere parlamentarische Demokratie herziehen. Wir reden dann von Stillstand, von Politikern, die den Kontakt zum Volk verloren haben, die nicht mehr argumentieren, sondern nur noch taktieren. Wir reden von einer Politik, die nicht mehr für die Bürger ist, sondern manchmal sogar gegen sie. So legitimiert sich ja auch zum Beispiel der Stuttgarter Wutbürger. Und wir träumen dann immer von der Bürgergesellschaft und stellen uns vor, jeden Monat dürften wir kollektiv über irgendeine wichtige Sache abstimmen. Doch was ist wirklich dran an der Parteienschelte? Und vor allem, wie realistisch ist der Traum von dieser Bürgergesellschaft? Was ist darunter überhaupt zu verstehen? Antworten gibt jetzt Ulrich Sarcinelli, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Koblenz-Landau. Wer sich mit dem Zustand der Demokratie in Deutschland beschäftigt, kommt über kurz oder lang auf die Parteien zu sprechen. Dies geschieht in der Regel in kritischer Manier. Sieht man einmal von der derzeit noch euphorischen Kommentierung der Partei die Piraten ab, so muss man feststellen, Parteien, Parteiendemokratie, gar Parteienstaat, das waren und sind auch heute noch vielfach eher negativ besetzte Begriffe. Antiparteienaffekte haben Tradition in Deutschland. Denn hierzulande hat es länger gedauert als anderswo, bis Parteien als notwendiger Bestandteil des politischen Lebens anerkannt wurden. Zwar war es richtig, von einer Identifizierung von Parteien mit dem Staat zu warnen, wie es der Weimarer Staatsrechtslehrer Heinrich Triebel mit Verweis auf den Faschismus und Bolschewismus getan hat, sie jedoch als extrakonstitutionelle Erscheinungen, als außerhalb des Verfassungslebens stehende Akteure zu betrachten, das hat die verfassungspolitische Verortung ebenso belastet wie die Überhöhung der Parteien in der Parteienstaatsthese eines Gerhard Leibholz. Der Verfassungsrechtler und langjährige Verfassungsrichter in den Anfängen des Bundesverfassungsgerichts sah in den Parteien das Surrogat der direkten Demokratie und im Parteienstaat die einzig sinnvolle Organisationsform der Massendemokratie. Was sagt das Grundgesetz? Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit, so beginnt der Artikel 21. Ausdrücklich erwähnt, erhalten sie damit eine verfassungsrechtlich privilegierte Stellung. Parteien verfügen jedoch nicht über das Monopol in der politischen Willensbildung. Sie konkurrieren mit anderen Wettbewerbern auf dem politischen Markt, mit Verbänden und Vereinigungen, mit ganz unterschiedlichen Interessengruppen und auch mit sozialen Bewegungen, aus denen sie in der Geschichte ja meist hervorgegangen sind. In einem freiheitlichen System verfolgen also viele Akteure eine politische Agenda, beeinflussen den Meinungsmarkt und wollen bestimmte Ziele durchsetzen. Doch in einem unterscheiden sich Parteien von anderen Gruppierungen und das macht sie für die Demokratie schlicht unverzichtbar. Nur Parteien vermögen es, Volkswillensbildung und Staatswillensbildung miteinander zu verbinden. Nur sie stellen Kandidaten für Wahlen auf mit dem Ziel, Mandate zu erringen, Positionen im Staat zu besetzen, letztlich also die Macht zu übernehmen. Dies alles ist unstrittig und sollte trotz berechtigter Kritik nicht aus dem Blick geraten. Parteien sind unverzichtbar für die Organisation des politischen Lebens. Das heißt nicht, dass es für sie jeweils eine Bestandsgarantie gibt. So setzte sich der erste Deutsche Bundestag aus einem guten Dutzend Parteien zusammen. Dann gab es eine starke Konzentration auf ein 2,5-Parteien-System. Mit der ökologischen Frage konnten sich die Grünen seit der zweiten Hälfte der 70er Jahre als neue Partei dauerhaft etablieren. Und nach der Wiedervereinigung wurde im Wesentlichen das westdeutsche Parteiensystem auf die neuen Bundesländer übertragen. Freilich mit der Sonderstellung der seinerzeitigen PDS, die mit der westdeutschen WASG zur Partei Die Linke fusionierte. Und seit wenigen Jahren mischen die Piraten den politischen Markt auf. Sie versuchen, die Prinzipien der Netzkultur in die Politik zu tragen. Liquid Democracy ist das neue Zauberwort. Unter Nutzung digitaler Medien soll der fließende Übergang zwischen direkter und indirekter Demokratie möglich werden. Eigene Interessenvertretung und übertragene Stimmrechte sollen ein ständig im Fluss befindliches Netz von Delegationen ermöglichen. Bei aller Zurückhaltung, nicht nur das politische Spektrum unserer Parteiendemokratie erweitert sich, Auch die Strukturen der Willensbildung werden sich verändern. Das alles gehört zu einer lebendigen Demokratie. Dabei signalisieren Aufstieg und Niedergang von Parteien Normalität und Krise zugleich. Als normal muss die Entwicklung erscheinen, weil der Wandel, dazu gehört das Aufkommen neuer ebenso wie das Verschwinden alter Parteien, weil der Wandel also Voraussetzung und Beweis für die Offenheit und Lernfähigkeit des politischen Systems ist. Als Krisensymptome hingegen kann man starke Veränderungen in der Parteienlandschaft deshalb bewerten, weil sie die Folge von politischer Unzufriedenheit und mangelndem Vertrauen in etablierte politische Akteure sind. So beobachten wir einen starken Rückgang von Parteiidentifikation. Als solche bezeichnet man die dauerhafte Bindung an eine Partei über alle Höhen und Tiefen hinweg. Mit der Abnahme der Parteiidentifikation und dem Schrumpfen von Stammwählerschaften steigt die Wechselwahlbereitschaft, wie überhaupt die Ausschläge nach oben und unten bei Wahlen größer geworden sind. Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ist dafür ein geradezu exemplarischer Fall. Schließlich geht die Wahlbeteiligung zurück, vor allem bei Wahlen unterhalb der Bundesebene. Mit zum Teil dramatischen Folgen, etwa in Kommunen, wo es immer schwerer wird, überhaupt Kandidaten zu rekrutieren und wo extrem niedrige Zustimmungsraten die Frage nach der Qualität demokratischer Legitimation durch Wahlen aufwerfen. Konnten die beiden großen Parteien lange Zeit nahezu 90% der Wählerinnen und Wähler auf sich vereinigen, so repräsentieren sie heute gerade mal etwas mehr als die Hälfte des Wahlvolkes bei Bundestagswahlen. Obwohl die Parteiendemokratie als einer der ganz wichtigen Stabilitätsanker und Erfolgsgaranten für die mehr als 60-jährige deutsche Nachkriegsgeschichte gelten kann, scheint das Politikvermittlungsmodell Partei mehr denn je in der Kritik. Man muss nicht in den Chor der neuerlichen Legitimationskrisendiagnosen, Verfallsprognosen und Untergangsszenarien einstimmen. Dennoch ist die Entwicklung bei den Parteien und auf dem Wählermarkt ernst zu nehmen. Viele Untersuchungen zum Wandel der politischen Kultur in Deutschland machen deutlich, nicht nur das Vertrauen in Personen, in Parteien und in deren Problemlösungskompetenz sinkt, auch das Vertrauen in die demokratischen Institutionen erodiert. Die Legitimitätszweifel nehmen zu. Das bedeutet, die Bereitschaft geht zurück, demokratischen Verfahren auch dann zu vertrauen, wenn man mit der aktuellen Politik in der Mehrheitsdemokratie nicht einverstanden ist. Zusammengefasst lässt sich das in der These bündeln: Unsere Demokratie ist legitimitätsempfindlicher geworden. In einer solchen Situation lohnt es, über neue Wege nachzudenken. Ein Schlüsselbegriff in diesem Zusammenhang ist Bürgergesellschaft. Bürgergesellschaft erscheint inzwischen als eine Art Zauberformel, ein euphemistischer Catch-all-Term, der bei keiner staatstragenden Rede fehlen darf. Man muss begriffsanalytisch ja nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Hier soll genügen, dass Bürgergesellschaft ganz allgemein als ein Gemeinwesen verstanden werden kann, das von freien und gleichen Bürgern getragen wird. Es ist die alte, aus der griechischen Tradition stammende Polis-Idee. Sie wurde im römischen Republikanismus weiterentwickelt. Aufklärung und französische Revolution haben der Idee des politischen Gemeinwesens, das von Menschen getragen wird, die mit unveräußerlichen Bürgerrechten ausgestattet sind, ihr nach wie vor gültiges Gepräge gegeben. Heute verbinden sich mit Bürgergesellschaft vielfältige Erwartungen an eine Belebung der Demokratie. Bürgergesellschaft, also als Passepartout, als Generalschlüssel, mit dem zunehmende Legitimitätszweifel kuriert werden? Bürgergesellschaft als Modell gar, das unser parteiendemokratisch geprägtes Repräsentativsystem, wenn nicht ablösen, so doch ergänzen oder neu beleben könnte? Dazu gibt es inzwischen ganz unterschiedliche Vorstellungen, die jedoch eines gemeinsam haben. Alle weisen sie den Bürgern eine deutlich aktivere Rolle zu. Das entspricht im Wesentlichen dem Ideal vom mündigen Bürger, das schon seit Jahrzehnten zum Leitbild politischer Bildungsarbeit gehört. Ein Bürger, der sich politisch engagiert, möglichst viel einmischt und gesellschaftliche Verantwortung übernimmt. So wird es in staatstragenden Reden gepredigt, obwohl es durchaus in der Demokratietheorie auch eine ganz andere Schule gibt, die primär auf das Element der Repräsentation setzt, die den Repräsentanten, also den Eliten, die Entscheidungsverantwortung überträgt und die Bürgerrolle im Wesentlichen auf die Teilnahme an Wahlen beschränkt. Die so argumentieren, gelten in der Theoriediskussion als demokratische Realisten deshalb, weil sie den Bürgerstatus nicht überfrachten und letztlich auch die Freiheit von Politik rechtfertigen, weil sie die Bürger so nehmen, wie sie sind und nicht, wie sie sein sollten. Im Zusammenhang mit Bürgergesellschaft als neuem Leitbild hat diese Theorieschule weniger in der Theoriediskussion, wohl aber in der öffentlichen Debatte jedenfalls heute schlechte Karten. Dass es sich dabei allerdings um eine nach wie vor ernstzunehmende Denkrichtung handelt, weil sie stark auf den besonderen Wert von Repräsentation setzt, wird noch zu zeigen sein. Demgegenüber steht die Aktivierung der Bürger im Mittelpunkt des Interesses, wenn von Bürgergesellschaft die Rede ist. Verschiedene Denkrichtungen der sogenannten Kommunitaristen sehen darin ein Gegenrezept zur Individualisierung moderner Gesellschaften. Sie verlangen mehr Vergemeinschaftung und moralische Verbindlichkeit. Es geht um die Stärkung des partizipativen Elements in der Politik. Als Strong Democracy, als starke Demokratie, hat das der amerikanische Politikwissenschaftler Benjamin Barber in einer gleichnamigen Studie bezeichnet. Vielfach ist von partizipativer Demokratie die Rede und mit dem deutschen Sozialphilosophen vor allem Jürgen Habermas verbindet sich in diesem Zusammenhang der Begriff der deliberativen Demokratie, der beratenden Demokratie. Bei allen Unterschieden im Einzelnen, Beratung und Diskurs, Kommunikation und Beteiligung, insgesamt also die verstärkte Inklusion der Bürger ist hier ausdrücklich erwünscht. Die normativen Demokratieansätze knüpfen letztlich an die aristotelische und republikanische Tradition an. Mit dem Bürger als Zoon Politikon, als Citoyen, verbindet sich eine aktive Bürgerrolle. Sie wird zur Voraussetzung für eine gemeinwohldienliche Politik. Gefordert ist ein höheres Maß an diskursiver Verständigung und Partizipation mit mehr Möglichkeiten zur direkten, authentischen Repräsentanz von Bürgerwillen. Gefragt sind Gelegenheitsstrukturen zur Ermöglichung von kollektiven Lernprozessen, Einmischen, nicht als Störfall, sondern als demokratische Normalität. Im Politologendeutsch: Es geht nicht nur um den Output, um das Ergebnis, sondern auch um die Input-Perspektive von Demokratie, also um die Art und Weise, wie unter intensiver Beteiligung der Bürger kommuniziert, über Politik beraten und dann entschieden wird. Wir brauchen aber beides. Repräsentative Verfahren, in denen Bürger unter Aufwendung geringer sozialer Kosten und mit der gleichen Wirkung, unabhängig von Status und Vermögen im Rahmen von Wahlen, ihr Stimmrecht nutzen und über die Auswahl von Führungspersonal, von Repräsentanten also, entscheiden. Ebenso unverzichtbar sind Partizipationsgelegenheiten, auch neue institutionelle Arrangements der Information, Kommunikation und Beratung von und mit Bürgern. Das deutsche Verfahrensrecht bietet in dieser Hinsicht schon einiges. Doch vieles mutet eher wie ein Bürgerbeteiligungsverhinderungsrecht an und bedarf der Verbesserung. Vor allem zwei Argumentationsrichtungen lassen sich im Diskurs um eine bürgergesellschaftliche Belebung der Demokratie ausmachen. Die eine Richtung zielt mit der Forderung nach mehr direkter Demokratie auf einen verfassungspolitischen Umbau des Staates. Plebiszitäre Elemente mit Initiativen aus dem Volk, mit fakultativen bzw. obligatorischen Referenden und schließlich mit Volksabstimmungen sollen die demokratische Willensbildung und Entscheidungsfindung im repräsentativen System nicht ersetzen, aber doch ergänzen. Interessanterweise sind Möglichkeiten der Volksgesetzgebung in allen 16 Landesverfassungen der Bundesrepublik verankert. Auf die Diskussion um eine Anreicherung der repräsentativen Demokratie durch Elemente der plebiszitären Demokratie will ich hier nicht weiter eingehen. Sie ist außerordentlich kompliziert und wirft viele verfassungsrechtliche, institutionelle und politisch-kulturelle Fragen auf. Darüber kann auch der vorschnelle Hinweis auf das vermeintliche Idealmodell der allerdings historisch lange gewachsenen Schweizer Referendumsdemokratie nicht hinwegtäuschen. Was für die kleine Alpenrepublik mit ihrer kleinteiligen Kantonsgliederung, mit ihren vier Sprachgruppen und virulenten Minderheitsproblemen angemessen ist, muss nicht automatisch auch in einem großen Flächenstaat mit einer traditionell stärkeren Staatszentrierung funktionieren. Sicher, man wird sich mit den Instrumenten und den Folgen direkter Demokratie auch auf Bundesebene noch auseinandersetzen müssen, schon weil die Erwartungen in der Öffentlichkeit in diese Richtung gehen. Das soll hier aber nicht weiter verfolgt werden. Wir konzentrieren uns stattdessen auf eine andere Argumentationsrichtung der Bürgergesellschaftsdebatte. Dieser zweite Diskussionsstrang bewegt sich gleichsam unterhalb verfassungsrechtlicher Änderungen. Er ist aber nicht minder politisch interessant. Dabei geht es um die intelligente Weiterentwicklung und Nutzung von konsultativen, also beratenden Möglichkeiten der Kommunikation und Beteiligung. Hier fehlt es nicht an Modellen, weder in der Theorie noch in der Praxis. Durch aktivierende Befragung können Veränderungspotenziale erschlossen werden. Lange Erfahrungen gibt es mit sogenannten Planungszellen. Dabei arbeiten repräsentativ ausgewählte Bürger beruflich freigestellt in Kleingruppen über einige Tage hinweg und unterstützt von Experten an einem Planungsvorhaben und erstellen ein Bürgergutachten. Praktiziert werden Bürgerhaushalte und Bürgerpanel, Konsensus bzw. Bürgerkonferenzen, Zukunftskonferenzen und Zukunftswerkstätten oder sogenannte Open-Space-Veranstaltungen, bei denen die Teilnehmer Inhalte, Richtung und Verlauf der Arbeit an Themen frei bestimmen. Ich nenne noch die Mediation zur Konfliktlösung mit einem neutralen Mittler. Die Liste von konsultativen Verfahren der Beteiligung von Bürgern ließe sich fortsetzen. Bei all dem geht es um Information und Beratung, nicht um Entscheidung. Dies kann im Wesentlichen im Rahmen des bestehenden Repräsentativsystems praktiziert werden, auch in Verbindung mit der vielgescholtenen parlamentarischen Parteiendemokratie. Dass solche Arrangements von etablierter Politik und Administration bisweilen auch als Störfaktor empfunden und die Aktivierung der Bürger nicht selten auch zum mühsamen Geschäft werden können, das ist unstrittig. Und dass es hier ein nicht auflösbares Spannungsverhältnis zwischen mehr Bürgerpartizipation und parteiendemokratischer Repräsentation gibt, auch das spricht nicht gegen eine Belebung der Demokratie, denn klar ist auch, eine Bürgergesellschaft, die diesen Namen verdient, geht nicht ohne die Abgabe von Macht. Das deutsche Verfahrensrecht sieht bereits viele Beteiligungsmöglichkeiten vor. Dennoch werden diese von den Bürgern als unzureichend empfunden. Allerdings stimmt auch, sie werden vielfach nicht wahrgenommen. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Zum Beispiel die Unübersichtlichkeit der Beteiligungsinstrumente und die Unsicherheit, welche Verfahren bei welchem Vorhaben sinnvoll sind. Wenig geeignet ist deren Einsatz in einem weit fortgeschrittenen Planungsstadium. Beklagt werden mangelnde Transparenz, die enge Definition des Kreises der Betroffenen, zum Beispiel bei Planfeststellungsverfahren, fehlende Aushandlungsspielräume und anderes mehr. Es hat sich der Eindruck festgesetzt, dass viele Beteiligungsinstrumente in erster Linie die rechtliche Vereinbarkeit bestimmter Vorhaben sicherstellen sollen. Man will Verwaltungsverfahren in rechtlicher Hinsicht gleichsam wasserdicht machen. Das ist aus der Verwaltungslogik heraus durchaus verständlich. Allerdings denken auch Juristen bereits über die Weiterentwicklung des geltenden Rechts nach. Dazu gehört die Möglichkeit der Erörterung im Vorfeld von Planfeststellungsverfahren. Vor allem bei Großprojekten sollen frühzeitig Interessenkonflikte erkannt und Informationen ausgetauscht werden, um Planungsalternativen diskutieren zu können. So hat denn auch das Bundeskabinett im Februar diesen Jahres den Entwurf für ein Gesetz zur Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung und Vereinheitlichung von Planfeststellungsverfahren verabschiedet. Wie bei der Mediation könnte eine neutrale Person die Verhandlungsleitung bei der Öffentlichkeitsbeteiligung übernehmen. Bürgerbefragungen und Volksabstimmungen könnten in einem früheren Stadium der Projektrealisierung durchgeführt werden, wenn das Vorhaben konzeptionell entscheidungsreif, aber noch nicht unumkehrbar ist. Die große Kunst bei all dem wird sein, den Faktor Zeit im Auge zu behalten. Wie kann es gelingen, mit mehr und besserer Bürgerbeteiligung nicht Verfahrensverzögerung, sondern möglichst auch eine Verfahrensbeschleunigung hinzubekommen? Im geltenden Planungs- und Zulassungsrecht lässt sich durchaus einiges verbessern. Allerdings gilt auch hier, Recht ist nicht alles. Es kommt ganz wesentlich auf Einstellungen und Verhaltensweisen auf Seiten der Entscheidungsbeteiligten und auf Seiten der Entscheidungsbetroffenen an. Dazu nur einige wenige Stichworte. Ohne eine bürgerfreundliche Grundeinstellung bei den Entscheidungsträgern in Politik und Verwaltung laufen viele Anstrengungen in Sachen bürgerfreundlicher Kommunikation ins Leere, denn Bürgerbeteiligung ist sehr oft kein Selbstläufer. Man muss sie politisch wollen. Sie bedarf oft auch des Anstoßes, auch durch die politische Spitze, und sie braucht politisch-administrativen Rückenwind. Wo aber der Eindruck vermittelt wird, Bürgerbeteiligung sei lästige Pflicht, sei Zeitverschwendung und führe zu Maßnahmenverhinderung, dort wird sie scheitern. Kommunikations- und Beteiligungsangebote müssen verankert sein in einer Leitidee, die von der politischen Führung glaubwürdig repräsentiert wird und programmatisch verankert ist, zum Beispiel bei den Ratsparteien, die sich mehr Bürgerbeteiligung auf die Fahnen schreiben. Bürgerbeteiligung braucht echte Handlungsspielräume und Transparenz. Transparenz über das Verhandelbare und Transparenz gerade auch über das Nichtverhandelbare. Dabei muss klar sein, eine neue Beteiligungskultur ist keine politische Spielwiese, kein Beschäftigungsprogramm zur Ruhigstellung der Bürger. Sie bietet die Chance, den Souverän ernst zu nehmen und in eine aktive Beratungsrolle zu bringen. Dazu gehört dann auch die intensive Nutzung neuer Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten, die sich heute in Form von Internetplattformen, Dialogforen, Infoboxen, insgesamt also durch das, was man E-Partizipation bezeichnet. Werden diese neuen Beteiligungsplattformen aktiv gefördert und kontinuierlich gepflegt, so könnten sie ein wesentlicher Bestandteil dessen sein, was inzwischen als Electronic Governance bezeichnet wird. Das verschämte Ablegen von Informationen in einer abseitigen Homepage genügt da allerdings nicht. Zielführend ist in diesem Zusammenhang schließlich die Einrichtung und Überwachung eines transparenten Beteiligungsfahrplans, ähnlich den Verfahren bei den Umweltverträglichkeitsprüfungen. Dies alles sollte mehr als bisher Fall- und projektbezogen erfolgen. Dabei gilt es im Einzelnen und situationsgerecht immer wieder zu überprüfen, ob und inwieweit über formelle Beteiligungsmöglichkeiten hinaus konsultative Formen der Beteiligung angebracht sind. Bürger sind durchaus kompetent zur eigenen Interessenvertretung wie auch zum Interessenausgleich im Rahmen partizipativer Diskurse. Vor allem bei Großprojekten bedarf es aber professioneller Organisation und Dokumentation von Diskursen und Beratungsgegenständen. Allerdings, mehr Kommunikation und Bürgerbeteiligung ist keine politische Harmonieveranstaltung und sie ist auch nicht Garant für gemeinwohldienenden Interessenausgleich. Denn Beteiligungsmotive sind nicht selten höchst eigennützig, vor allem wenn die Verantwortung über den eigenen Vorgarten hinausgeht. Das Plädoyer für mehr Kommunikation und Bürgerbeteiligung trägt aber einer insgesamt differenzierter, individualisierter und wählerischer gewordenen Gesellschaft Rechnung. Es muss nicht, aber es kann konfliktkanalisierend wirken und zum Abbau von politischer Distanz und Ressentiments gegenüber der klassischen Institutionenpolitik gerade auf der kommunalen Ebene beitragen. Idee und Projekte der Bürgergesellschaft sollten nicht als Beitrag zur Abschaffung von Parteien und zur Marginalisierung von Parlamenten missverstanden werden. Glaubwürdigkeit gewinnt sie, die Bürgergesellschaft, vielmehr in dem Maße, wie eine kontinuierliche und für die Bürger nachvollziehbare Rückkopplung an die Repräsentanten des parlamentarischen Parteiensystems stattfindet. Warum ist diese Rückkopplung so wichtig? Bereichert Bürgerbeteiligung nicht an sich schon die Demokratie? Fördert Bürgerengagement nicht automatisch die demokratische Qualität von Politik? Die Antwort mag überraschen. Eine aktive Bürgergesellschaft kann per se keine höhere Dignität, keine bessere Legitimation beanspruchen als die Verfahren der parlamentarisch-repräsentativen Parteiendemokratie. Das bedarf der Erklärung. Aus der vergleichenden Demokratieforschung wissen wir, dass es eine Repräsentations-Partizipationslücke gibt. Das heißt, mit der Bedeutungszunahme freiwilliger, über die Teilnahme an Wahlen hinausgehender Bürgerbeteiligung verschärft sich das Problem politischer Ungleichheit. Denn es ist überwiegend die mit besseren Ressourcen ausgestattete Aktivbürgerschaft, welche die erweiterten Beteiligungschancen nutzt. Beobachten lassen sich in diesem Zusammenhang Prozesse der sozialen Selektion sowie eine Art Selbstexklusion der Unkundigen. Hinzu kommen die Folgen einer ungleich verteilten Kampagnenfähigkeit und nicht selten eine gewisse Status-Quo-Orientierung. Die Dominanz von Aktiven aus ressourcenstarken Milieus gilt gleichermaßen für Offline-Partizipation wie auch im Rahmen von Online-Beteiligungsmöglichkeiten. Dieses Grunddilemma lässt sich vielleicht abmildern, aber nicht grundsätzlich auflösen. Es bleibt ein Repräsentations-Partizipationsparadox mit der Konsequenz, dass Partizipation und Repräsentation jeweils aufeinander verwiesen sind. Dass Parteiendemokratie und Bürgergesellschaft keine sich ausschließenden Politikmodelle abgeben. Bei allen über allgemeine Wahlen hinausgehenden Beteiligungsmöglichkeiten brauchen wir die Rückbindung an die Repräsentativorgane. Im Idealfall entwickelt sich dann eine Kommunikationskultur mit wechselseitigen Lern- und Erziehungsprozessen. Das führt nicht zur Metamorphose der repräsentativen Demokratie in eine Publikumsdemokratie, von welcher der französische Politikwissenschaftler Bernard Monin spricht. Und eine Garantie, dass aus engagierten Wutbürgern engagierte Mutbürger werden, ist es auch nicht. Das Arbeiten an der Bürgergesellschaft im Rahmen des parlamentarisch-repräsentativen Systems bietet aber zumindest die Chance, dass aus Misstrauen Vertrauen erwächst und aus Ablehnungsbeteiligung Gestaltungsbeteiligung werden kann.